will never know if you don't ask. Check it out. You'll never know if you don't ask. Never know if you don't ask. You will never know if you don't you ask. Know. If you don't ask, you never know. There he is, man. There he is, oder nein. Manche sagen dies, andere sagen das. Auf der Suche nach dem Spaß, manche rauchen dazu Gras. Andere wichsen sich der Hose nach. Wer, wie oder was? Wenn du auf der Straße gehst und bei die Leute anklotzt, gucken sie nach Mais, die angekotzt, aufgemotzt. Du mir immer so versteckt, will die Sätze denken, aber auch weg. Und ansteckend, nicht erschrecken, denn hier geht's ums Ganze. Ist dein Gehirn schon an, dann mach dich rat, mach dich auf und hier deine Ruhe. Never know. You never know if you don't ask. Never. You never know if you don't ask. Never know. You will never know if you don't ask. Come on. You will never know if you don't ask. Check it out. You never know if you don't ask. Never know if you don't ask. You will never know if you don't ask. If you don't ask, you never know. Okay, okay, du weißt ja schon alles. Bist gebildet und gescheit, dein Horizont ist frei. Du hast für alles Zeit, oder nicht? Da sind wir schon beim Thema, Mann, ich sag's dir ins Gesicht. Du hast viel zu tun, kannst nicht stillstehen und dich ruhen. Und dennoch willst du dich zu lernen, glaubst du, was es ist? Doch, ich sag dir, es gibt mehr. Doch, du wirst es niemals wissen, wenn du dich mal selber fragst. Die will alles nur verbissen, sondern Mord. You never know if you don't ask. If you don't ask, you will never know if you don't ask. Come on, you will never know if you don't ask. Check it out. You never know if you don't ask. You will never know if you don't ask. You will never know if you don't ask. If you don't ask, you never know. Internet, Radio, TV haben ziemlich wenig Haus. Sie verschließen unsere Augen, weil sie meinen, wir können es nicht. Sie wollen uns ersaugen mit dem nur Ding. Wir leben nicht mehr selbst, wir werden gelebt. Wenn man doch den ganzen Tag noch vor der Klotze klebt. Hey, Leben ist leer, Leben ist das Ziel. Klar ist es manchmal schwer, klar geht auch mal was schief. Doch ein Leben ohne Gott, ich sag dir, was es ist. Es ist Schrott, es ist bepisst. Denn der Spaß hat mal ein Ende, das Leben ist nur Gott. Was wird dann sein, oder ist es für Schrott? Aha! Dann stimmt halt lieber Haus, solange ich nicht dasselbe denk. Weil du dein Leben ins Verderben lenkst. Denn solange man lebt, will man wissen, wie es weitergeht. Warum musst du nicht sterben, gehst du einfach raus. Nimm's heraus, mach die Augen auf. Leg dein Leben in seine Hand, sei gespannt, was er tut. You never know. You never know.